to take me to 39. Me know what I say, who was the slave? Do jemand anderes das war? Dankeschön und herzlich willkommen. Ja, ich hau mal noch einen hinterher, glaube ich. Ne? Ja.